Porzellangasse 49a, Wohnung von Armin und Margarete Weiß. Auszüge aus der Rede von Ephraim Levanon bei der Einweihung des Steins der Erinnerung für seine Eltern im November 2005. Als ich noch ein kleiner Junge war, las mir meine Mutter hier in diesem Haus Märchen vor. In diesen gab es nur Gute und Böse. Zum Schluss siegten die Guten. Ich wuchs heran und fand heraus, dass es in unserer Welt nicht nur Gute und Böse gibt, nicht nur Weiß und Schwarz, sondern auch Graue. Sie sind die Mehrheit. Gleichgültige denken nur an sich selbst. Dann kam das Jahr 1938 und die darauf folgenden. In Österreich, in Deutschland, in Europa kamen die Bösen an die Macht. Sie wurden schließlich von den Guten der Welt besiegt. Aber den Preis dafür, oh welch grausig teuren Preis, zahlten die jüdischen Bürger Europas, Österreichs, Wiens, des 9. Bezirks, der Porzellangasse, Armin und Grete. Sie wurden gedemütigt, beraubt, vertrieben, eingesperrt. 60.000 österreichische Juden wurden ermordet, ohne Grab, ohne Spur. Und die Grauen, Namenlosen, schauten weg. Sie verschlossen Augen, Ohren und Herz vor dem Leid ihrer Nachbarn. Jahrzehnte verflossen. Dieses Jahr reifte in mir der Gedanke, dass ich es meinen Eltern schulde, ihr Andenken zu verewigen. Nicht in meiner Heimat Israel, sondern hier, wo sie gelebt und geliebt hatten. Zwei gewöhnliche, nicht berühmte Menschen, so wie du und ich. Eine kleine Tafel hier im Haus wollte ich ihrem Andenken widmen. Aber ich entdeckte bald, dass die Grauen nicht ausgestorben sind. Die Besitzerin des Hauses wollte über meine Eltern nichts hören, nichts sehen oder verstehen und verweigerte mir zum Schluss ihr Einverständnis. Und ich dachte, es ist heute in Österreich so wie damals 1938. Doch welches Glück! Die Guten bekamen die Oberhand. Hilfreiche Hände streckten sich mir entgegen, meine Bitte um diesen Gedenkstein stieß auf Widerhall. Und so stehe ich heute inmitten meiner Familie vor Ihnen, und es ist wahrscheinlich einer der glücklichsten Tage meines Lebens. Lasset uns hoffen, dass diese Inschrift jeden, der daran vorbeigeht, an das Leid erinnert, das damals geschah. Lasset uns hoffen, dass niemals mehr, nirgendwo in der Welt, keinem Menschen, keiner Gruppe so ein Leid widerfährt. Und wenn das wahr wird, sind meine Eltern nicht umsonst gestorben. Number 49A, Porzellangasse. Home of Armin and Margarete Weiss. From Ephraim Levanon's speech at the inauguration of the Stone of Remembrance for his parents in November 2005. When I was a little boy, my mother read to me fairy tales here in this house. In these tales, there were only good ones and the bad ones. And in the end, always the good ones were victorious. I grew up, and I found that in our world there were not only good ones and bad ones, white and black, but also the grey ones. They are the majority, indifferent, phlegmatic, thinking only of themselves. Then came the year 1938. In Austria, in Germany, in Europe, the bad ones came to power. In the end, they were defeated by the good ones of the world. But the price, the horrible price, was paid by the Jewish citizens of Europe, of Austria, of the 9th district, of Porzellangasse, Armin and Grete. They were humiliated, robbed, exiled, imprisoned. 60,000 Austrian Jews were murdered, without a grave, without a trace, and the grey ones looked the other way. They closed their eyes, ears, and hearts to the suffering of their neighbors. Decades went by. This year the thought grew strong in me that I owed it to my parents to immortalize their memory. Not in my home country Israel, but here where they lived and loved. Two ordinary people, not famous, just persons like you and me. I thought I would dedicate to them a small plaque on the wall of this house. But I soon found out that the grey ones have not ceased to exist. The owner of the house did not want to hear about my parents, and finally she denied me the permission to mount a plaque. And I thought, it's the same in Austria now as in 1938. But lo and behold, the good ones got the upper hand. Helping hands were extended toward me, my appeal for a plaque was heard. And so I am standing in front of you, now surrounded by my family, and it is probably one of the happiest days in my life. Let us hope that this inscription will remind everyone who passes of the suffering that happened then. And let us hope that never anywhere in the world any human being and group will have to experience such suffering. And if this comes true, my parents will not have died in vain.